erste Dina, die Tochter von Jakob und Lea, ging einmal raus. Sie wollte andere Frauen im Land besuchen. Zweiter Sichem sah sie. Er war der Sohn von Hemor, dem Fürsten des Landes. Sichem nahm Dina mit, war mit ihr zusammen und tat ihr weh. Dritter Sichem mochte Dina sehr. Er liebte das Mädchen. Er wollte sie trösten. Vierter Sichem sagte zu seinem Vater Hemor, bitte, sprich für mich. Ich möchte dieses Mädchen heiraten. Fünfter Jakob hörte, was mit Dina passiert war. Seine Söhne waren mit den Tieren weg. Jakob wartete, bis sie zurückkamen. Sechster Hemor, Sichems Vater, ging zu Jakob. Er wollte mit Jakob reden. Siebter Jakobs Söhne kamen zurück. Sie hörten, was passiert war. Sie wurden sehr wütend. Es war eine schlimme Tat. So etwas dürfte nicht passieren. Achter Hemor sagte zu ihnen, mein Sohn Sichem liebt euer Mädchen. Bitte, gebt sie ihm zur Frau. Neunter werdet eine Familie mit uns. Ihr gebt uns eure Töchter. Und ihr nehmt unsere Töchter. Zehnter bleibt bei uns wohnen. Das Land ist offen für euch. Bleibt hier und lebt hier. Elfter Sichem sagte zu Jakobs Vater und Brüdern, bitte, seid nett zu mir. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Zwölfter, ihr könnt viele Geschenke von mir verlangen. Ich gebe euch alles. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Dreizehnter Jakobs Söhne antworteten Sichem und Hemor. Sie sprachen nicht ehrlich. Sichem hatte ihre Schwester Dina verletzt. Vierzehnter, sie sagten, wir können unsere Schwester keinen Mann geben, der nicht beschnitten ist. Das wäre eine Schande für uns. Fünfzehnter, wir machen das nur, wenn ihr so werdet wie wir. Alle eure Männer müssen beschnitten werden. Sechzehnter, dann geben wir euch unsere Töchter. Wir nehmen eure Töchter. Wir bleiben bei euch wohnen. Dann sind wir ein Volk. Siebzehnter, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann nehmen wir unsere Tochter. Und wir gehen weg. Achtzehnter, Hemor und sein Sohn Sichem fanden den Vorschlag gut. Neunzehnter, Sichem tat es sofort. Er mochte Jakobs Tochter sehr. Er war der wichtigste Mann in seiner Familie. Zwanzigster, Hemor und Sichem gingen zum Tor der Stadt. Sie sprachen zu den Leuten ihrer Stadt. 21. Diese Männer sind freundlich zu uns. Lasst sie hier wohnen. Das Land ist groß genug für alle. Wir nehmen ihre Töchter zu Frauen. Und wir geben ihnen unsere Töchter. 22. Aber die Männer wollen nur bei uns wohnen, wenn wir ein Volk werden. Alle unsere Männer müssen beschnitten werden, so wie sie es sind. 23. Ihre Tiere und ihr Besitz werden dann uns gehören. Wir sollten das tun, damit sie bei uns bleiben. 24. Alle Männer, die durch das Stadttor gingen, hörten auf Hemor und Sichem. Alle Männer ließen sich beschneiden. 25. Am dritten Tag waren die Männer krank und hatten Schmerzen. Da nahmen Jakobs Söhne Simeon und Levi ihre Schwerter. Sie griffen die Stadt an. Sie töteten alle Männer. 26. Sie töteten auch Hemor und Sichem mit dem Schwert. Sie holten Diener aus Sichems Haus. Dann gingen sie weg. 27. Jakobs Söhne gingen zu den toten Männern. Sie plünderten die Stadt. Sie taten das, weil ihre Schwester verletzt wurde. 28. Sie nahmen die Schafe, Rinder und Esel mit. Sie nahmen alles, was in der Stadt und draußen war. 29. Sie nahmen ihren Besitz, ihre Kinder und ihre Frauen mit. Sie plünderten auch alles in den Häusern. 30. Jakob sagte zu Simeon und Levi, ihr habt mir großes Leid gebracht. Die Leute im Land hassen mich jetzt. Ich habe nur wenige Leute. Wenn sie uns angreifen, werden wir alle sterben. 31. Sie antworteten, dürfte er unsere Schwester so schlecht behandeln?